Das nördliche Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel veröffentlichte am 19. Juli eine offizielle Mitteilung mit folgendem Inhalt. Unter den Umständen, dass sich die Erwartungen und Interessen im In- und Ausland für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel immer erhöhen, aktiviert das nördliche Vorbereitungskomitee die Vorbereitungen auf die Konferenz. Es hat alle Fragen dafür beraten, dass die Konferenz gemäß dem Willen und Wunsch der ganzen Nation zu einem Wendepunkt dafür wird, den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel zu gewähren und einen Weg zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und zur unabhängigen Wiedervereinigung zu eröffnen, und ergriff eine Reihe von Maßnahmen. Das Komitee forciert die Gründung der Sektionen, die dafür zuständig sein werden, mit den Vertretern der Parteien, Organisationen und aller Kreise und Schichten in Südkorea und Ausland die praktischen Fragen für nationale Versöhnung und Einheit sowie für die Aktivierung der Wiedervereinigungsbewegung zu beraten. Es breitet sich aufrichtig auf verschiedene Arbeiten für die sinnvolle und bunte Veranstaltungen der Konferenz vor. Auch das Südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die Südliche Direktion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas, der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas, der Generalverband der Bauernräte Südkoreas, der Verein der Jugend Südkoreas und weitere Organisationen und Persönlichkeiten in Südkorea begrüßen auf den Pressekonferenzen und in den Erklärungen den Vorschlag zur Eröffnung der gemeinsamen Konferenz als eine gerechte Initiative für die breite politische Beratung und Einheit, die auf der koreanischen Halbinsel die sich vergrößernde Kriegsgefahr beseitigen und den Weg zu Frieden und Landeswiedervereinigung eröffnen werde. Sie kritisieren es als eine wiedervereinigungsfeindliche Handlung gegen die Zeittendenz, dass die südkoreanische Regierung den Vorschlag zur Eröffnung der gemeinsamen Konferenz als eine Einheitsfrontstrategie für die kommunistische Wiedervereinigung und als eine Taktik für Spaltung und innersüdkoreanischen Konflikt bezeichnet und sich dagegen äußert. Sie bringen ihren Willen dazu zum Ausdruck, sich für eine erfolgreiche Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz anzustrengen. Die südkoreanische Regierung muss den Herzenswunsch und den einmütigen Willen der ganzen Nation zur Einleitung einer neuen Phase in der Landeswiedervereinigung und Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen durch die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland genau einsehen und sich den Anstrengungen für die Eröffnung der großen gesamtnationalen Zusammenkunft für die Vereinigung anschließen.